ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 121 mit Chuck Berry, Grand Calais, Franco Luambo Macchiardi, Harlem River Drive, Antiballas, The Band of Gypsies, Eric Burdon and the New Animals, Tina Turner, Paul und Barry Ryan, Crying Sam Collins, Peter DeVille und Billy Mbova. Zikiriza Jenny ngukume tukule nkutwale Gasubizo butakulimbo bweya mombo wadde Tugende obanga kwe ono chava kulumba gambe Tijeni wangenze mwe kute era mutwala Fila wojeni ngweta luulira chensa bienze Mpo mutima kwo ngwe kute gona ngutwale Ya kweta jeni tonji wanzi kiriza nkutwale Teni wangenze nkwe kute era nkutwala Jeni wakubata antugulieyo Kati chenkusaba kuchanjabe kuba mulwadde Abakulu abange bakwesongera bakulinze Tira tukende jeni nkuyanjule era nkutwala Fila wo jeni ngweta luulira chensabyenze Mpo mutima gwo Ngwe kute kona ngutwale Ngya kweta jeni tonji wanze kiriza nkutwale Jeni wangenze kwe kute era nkutwala Tukule nkutwale Gasubizo butakulimbo kweya mumbu wate Tugende obanga kwe ono chava kulumba gambe I saw you when you came in this morning All chummy With somebody new And I was all alone this morning In sorrow still and loving you I know it shows I'm broken hearted This feeling it just won't go away I've been so lonesome since we parted And I'll be blue again today Lonely school days Do I have when you Come to school with someone new In my deepest sorrow over losing you Lonely school days keep me blue I saw you eating in the lunchroom Right where we used to sit and dine With someone snugged up close beside you Enjoying pleasures that were mine You talked to them a along the hallways. You walk with them to classes too. You leave and go with them of evenings, and I go home alone and blue. Lonely school days do I have when you come to school with someone new. In my deepest sorrow over losing you, lonely school days keep me blue. Out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math. You study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, the cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Während mit den Beatles 1964 zum ersten Mal eine britische Rockband nicht nur im eigenen Land und Europa, sondern auch in den USA riesige Erfolge feiern konnte, gab es zu dieser Zeit in dem seit 1962 unabhängigen Uganda weder eine Musikindustrie noch generell irgendwelche Tonstudios, in denen lokale Musiker Aufnahmesessions hätten durchführen können. Auch heute gehört Uganda, der Binnenstaat in Ostafrika mit seinen 48 Millionen Einwohnern, zu den ärmsten Ländern der Welt. Sänger Billy Mbowa nahm aus diesem Grund sein Lied Yane Wanga im benachbarten Kenia mit der Studioband des AGS-Plattenlabels auf. Laut meiner Recherche unterschieden sich kenianische und ugandische Musik 1964 recht erheblich. Laut unterschiedlicher Quellen war Musik aus Kenia stärker gitarrenbetont. Mit anderen Worten, wir wissen eigentlich nicht, wie ugandische Musiker damals klangen, da das nie dokumentiert wurde. Sehr schade. Wie Chuck Berry 1956 und 1966 klang, ist dagegen sehr gut dokumentiert. Im Prinzip gab es da keinen allzu großen Unterschied. Von 1966 hörten wir bei Lonely School Days einen etwas sentimentalen Songwriter 10 Jahre davor. 1956 kreierte Chuck Berry den Ausspruch Hail, Hail Rock'n'Roll in School Days. Übrigens nicht mit Chuck Berry, sondern Matt Murphy an der Leadgitarre. Vor School Days von Chuck Berry präsentierte ich einen sehr prominenten Vertreter des African Rumba mit Le Grand Calais, alias Joseph Athanase Chamala Kabasele, der nicht nur ein einflussreicher Musiker und Produzent in Belgisch-Kongo war, sondern politischen Einfluss zu dieser Zeit hatte. Table Ronde von 1960 hatte dann zum Beispiel die Brüsseler Unabhängigkeitsverhandlung zum Thema, an denen Le Grand Calais aktiv teilnahm. Im Gegensatz zur populären Musik Ugandas ist die aus dem Kongo gut dokumentiert. Franco Luambo Makiadi kam aus dem Umfeld von Le Grand Calais und war als Sänger und Gitarrist über die Grenzen des Kongos hoch geschätzt und auch einflussreich. Infidelity Mado wurde 1968 mit der Band TPOK Jazz aufgenommen. Nalibala Mama, Ebongi Boyokani, yeah, Nakati Andako. Melanga kanda na motema omato Likambo nini amabe na sali yo na senga pardon Yo linga bango to lingi sengai Motema na yo moko eponai Na baswa na kao na bolingo pene mi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kiri kambo kakao silika kakao paso kao dimado. Bala mama, e bongi boyokani ye ye ye, nakati andako. Oko bombe langa kanda na motema omato. Nikambo nini amabina sali yo na senga pardon. Yo linga bango to lingi sengai, motema na yo moko eponai. Sona kao na bolingo pene mi bazanga kate bako sala nyonso mpoto kabwana conscience na yo pesa na songi songi okoko kate kolibisa moninga nzambe soki yoyo kini kambo kakao silika kakao paso kao dimado. Na mado yo na mobali na yo bosi bana maboko e ko salanga ipasi mingi na motema mama soki na kanisi ndenge to bana kingai na yo nanako oye oye o mado motema pasi mingi ye mwasinga ina lingi apo yanga ina makasi kuzonga mboka na boito kutana mado yona mobali na yo bosima na maboko e eko sala na isoni mingi na motema mado soki na kanisi ndenge tozala kingai na yo motema maribado e o mado motema pasi mingi ye mwasinga ina lingi apo yanga ina makasi kuzonga mboka na boito kutana mato yona mobali na yo bosi bana maboko. Yo na mobali na yo bosi bana maboko. Auf Franco Luambo Macchiati aus dem Kongo folgte die Band Harlem River Drive um die Gebrüder Eddie und Charlie Palmieri mit Seeds of Life von 1971. Die nun folgende Band Antiballas wurde maßgeblich von zwei Bands musikalisch beeinflusst und geprägt und sie besteht bereits seit 1998. Eine Band hörten wir mit Harlem River Drive, also ein Einfluss. Die andere Band war Fela Kutis Africa 70 oder Africa 70. Hypocrite wurde 2002 eingespielt. We'll be right back. Hamads musikalisches Fundbüro läuft Unvergessenes, wie zum Beispiel Chuck Berry, genauso wie eher Unerhörtes, zum Beispiel die Musik aus Uganda von vor 60 Jahren. Die nächsten drei Interpreten könnte man wahlweise in die Kategorie Weltstars einordnen, wenn man wollte. Das ist aber in dieser Sendung nicht von allzu großem Belang. Man redet gerne von Jimi Hendrix. Er hatte die Experience bestehend aus Noel Redding und Mitch Mitchell an Bass und Schlagzeug. Und dann gab es noch The Band of Gypsies. Dort bildeten Billy Cox und Buddy Miles die Rhythmusgruppe. Die Band of Gypsies war ein rein US-afroamerikanisches Trio und das spiegelte sich auch musikalisch wider. Zwar sang nun hin und wieder auch Buddy Miles, ich habe mich aber für einen Jimi Hendrix-Titel, auch von ihm komponiert, entschieden, Message to Love. Mirrors of my hair. Eric Burdon, ehemaliger Sänger der Animals aus Newcastle, war gut bekannt mit Jimi Hendrix, wahrscheinlich sogar befreundet mit ihm und außerdem ein großer Fan von Tina Turner und schwarzer Musik generell. Da macht es jetzt durchaus Sinn, etwas von ihm zu spielen. Und oh Wunder, ich habe mich für River Deep, Mountain High von 1968 entschieden und im Anschluss daran gibt es dann das Original von Tina Turner, 2 Jahre davor aufgenommen. When you were a young girl, did you have a rat dog? The only dog you ever owned. You can treat me the way you used to treat that rat dog. But hurry up, cause I'm getting old. cross round. You down, no one never put you down. Get strong, baby. Von Framats musikalisches Fundbüro habe ich mal ein Trio an Liedern zusammengestellt, die die höchst unterschiedlichen Entwicklungsphasen von Tonaufnahmen dokumentieren soll. Ich fange mal mit Barry Ryan an. Den kennt man in der Hauptsache durch Eloise aus den 60er Jahren. Ähnlich bombastisch kam Today von 1971 daher, mit dem Barry Ryan sogar in einer deutschen Version, nämlich Zeit macht nur vor den Teufel halt, sich erfolgreich in Dieter Thomas Hecks Hitparade platzieren konnte. Wollte man 1971 bombastisch klingen, brauchte man ein gutes Studio, viele Musiker und ein dementsprechendes Budget. Anscheinend hatten das die Brüder Paul und Barry Ryan 1971. 40 Jahre davor, 1931, waren die technischen Voraussetzungen gänzlich andere und das nicht nur im Blues. Aufgenommen wurde nicht auf Band, sondern auf irgendwelchen Walzen oder Acetaten. Das heißt, liefen die erst einmal an, dann konnte man sie nicht mehr stoppen und zurückspulen. An Mehrspuraufnahmen war so und so nicht zu denken. So auch im Falle von Sam Collins' Lonesome Road Blues. Schließlich schauen und hören wir uns die Aufnahmemöglichkeiten von 2024 an. Bänder braucht man schon lange nicht mehr, Studios eigentlich auch nicht, nicht einmal mehr Musiker vor Ort und Spuren zur Aufnahme gibt es zur Genüge, nahezu ohne Begrenzung. Peter, der will mit What's the Funk, habe ich mal als Beispiel ausgesucht. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß. Today I thought that every dance would have a dancer. Today I thought that every singer had a song. But today I found that I was wrong. Today I thought that every mother had a father. Today I thought that every father had a son. And today I found that I was wrong. Don't ask me why the seasons change. It's all been arranged. It's all preordained. Don't ask me why today's today. Yesterday's not tomorrow. That every answer was the proof. But today I learned the truth. Don't ask me why the seasons change. It's all been arranged. It's all preordained. Don't ask me why today's today. Yesterday's not tomorrow. Today, yesterday. So don't ask me why the seasons change. It's all been arranged. It's all preordained. Don't ask me why today's today. Yesterday's not tomorrow. Down that lonesome lane, hung down my head and cried. I weeped and I cried under the willow tree, and I feel a deep blue sea. My mama dead, huh? papa can't be found, and my brother on the county road. Says I done been to that long plank walk, and I'm on my way back home. Beauty calls me to weep, beauty calls me to moan, beauty calls me to be my home. I cried last night and the night before, and I swore not to cry no more. Beauty calls me to weep, beauty calls me to moan, beauty calls me to leave my home. I got no money and they call me no honey, I have to weep and moan. And 1800 in that 99, he got killed on that streetcar line. He took him down that smoky road, brought him back on that cooling bone. Says I done down to that water's edge, as far as I care to go. Says run here, mama, and fall in your daddy's breast, these blues gonna let me rest. Your fast mail train coming round, it cuff, it done killed my little brown. The day her head was found in that driver wheel, and her body had never been seen.